Erster Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit geistlichen Menschen. Ihr wart wie normale Menschen, noch wie kleine Kinder im Glauben an Christus. Zweiter, ich gab euch Milch zu trinken, nicht feste Nahrung. Ihr konntet das noch nicht verstehen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Dritter, denn ihr seid noch wie normale Menschen. Es gibt Eifersucht und Streit unter euch. Das zeigt, dass ihr wie normale Menschen seid. Vierter, einige sagen, ich folge Paulus. Andere sagen, ich folge Apollos. Das ist wie bei normalen Menschen. Fünfter, wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Sie sind Helfer. Durch sie habt ihr angefangen zu glauben. Der Herr gab jedem von ihnen seine Aufgabe. Sechster, ich habe gepflanzt. Apollos hat gegossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Siebter, wichtig ist nicht der, der pflanzt, oder der, der gießt. Wichtig ist Gott, der alles wachsen lässt. Achter, der Pflanzer und der Gießer arbeiten zusammen. Jeder wird seinen Lohn bekommen. Der Lohn hängt von seiner Arbeit ab. Neunter, wir sind Gottes Helfer. Ihr seid Gottes Feld und Gottes Bau. Zehnter, Gott gab mir seine Gnade. Ich habe wie ein kluger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder soll gut darauf bauen. Elfter, niemand kann ein anderes Fundament legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Zwölfter, man kann auf dieses Fundament bauen mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Dreizehnter, die Arbeit jedes Menschen wird sichtbar werden. Ein bestimmter Tag wird es zeigen. Dieser Tag wird mit Feuer kommen. Das Feuer wird zeigen, wie gut die Arbeit jedes Menschen ist. Vierzehnter, wenn die Arbeit eines Menschen bleibt, dann bekommt er Lohn. Fünfzehnter, wenn seine Arbeit verbrennt, dann verliert er den Lohn. Er selbst wird gerettet, aber wie durch Feuer hindurch. Sechzehnter, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und Gottes Geist wohnt in euch? Siebzehnter, wer Gottes Tempel zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig. Ihr seid dieser Tempel. Achtzehnter, niemand soll sich selbst täuschen. Wenn jemand in dieser Welt denkt, er ist klug, dann soll er dumm werden, um wirklich klug zu sein. Neunzehnter, denn was diese Welt klug nennt, ist für Gott dumm. Es steht geschrieben, Gott fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit. Zwanzigster, und noch einmal, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, dass sie nutzlos sind. 21. Darum soll niemand stolz auf einen Menschen sein. Alles gehört euch, 22. Paulus, Apollos, Kephas, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart, die Zukunft, alles gehört euch. 23. Ihr aber gehört Christus. Christus aber gehört Gott.